mix. Enjoy the music. Frankin Jones and friends in the mix. Enjoy the music. Thank you. Enjoy Blank and Jones and Friends in the mix. Enjoy the music. Enjoy Blanken Jones and Friends in the mix. Enjoy the music. Das war auch schon der Gast-DJ für diese Woche. Airwave vom Label Bonsai oder jetzt neuerdings Banshee. Und das war's auch für uns für diese Woche. Und wenn ihr mal wieder Bock habt, im Sendegebiet von Enjoy mit uns zusammen abzufeiern, dann können wir euch nur nächsten Freitag schon mal ans Herz legen, denn dann sind wir im Fun in Hannover. Ich denke, der ein oder andere von euch hat mit uns dort schon mal die ein oder andere sehr geile Party abgefeiert. Wir freuen uns drauf, nach langer Zeit dort endlich mal wieder zu spielen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, nächsten Freitag im Fun in Hannover, Blank & Jones in the Mix nonstop. Wir sind jetzt raus, die Playlist und alle weiteren Infos wie immer auf unserer Homepage. www.blankandjones.info und ich sage einfach mal, bis nächste Woche. Genau, noch eine wunderschöne Samstagnacht. Bis dahin, Blank & Jones, enjoy the mix. Wir sind raus. I am the everlasting dance to dance. Respect. I got the answer. My plan is master. To wipe out all the music style just like a gangster.